unterschätzt mich nur nicht. Ich bin so hip und immer weit vorne. Ich hab ständig neue Gewicht drauf. Schau mich doch an und spar dir die Worte. Ich bin eine mega Cyberpower-Frau. Ich bin eine echte Kriegerin. Pass auf, vor dir steht eine Siegerin. Was du kannst, kann ich auch. Ich bin eine echte Kämpferin. Ich nehme es mit dir auf. Und wenn ich in Kampf am Ende bin, dann schrei ich einfach laut. Ich hab keine Angst, mit dir zu trainieren. Ich bin mindestens so mutig wie du. Wenn du mit mir kämpfst, wirst du verlieren. Bestimmt lernst du sogar was dazu. Meine Attacken sind brillant berechnet. Ich besiege dich mit Cleverness. Ganz egal, wie dieser Zweikampf ausgeht, ich bin weiblicher Chicken im Netz. Ich bin eine echte Kriegerin. Pass auf, vor dir steht eine Siegerin. Ich bin eine echte Kämpferin. Ein Mädchen, das sich alles traut. Du legst eine super Technik hin. Doch das, was du kannst, ich nehme es mit dir auf. Und wenn ich im Kampf am Ende bin, dann schrei ich einfach laut. Ich bin eine echte Kämpferin. Ein Mädchen, das sich alles traut. Du legst eine super Technik hin. Doch das, was du kannst, kann ich auch. Ich bin eine echte Kämpferin.